Meine Füße zappeln, ich bekomme sie nicht ruhig. Hab versucht, ein wenig Fernsehen zu gucken. Ich hab das wirklich versucht. Ich hab tatsächlich meditiert und fand's ziemlich blöd. Ich bin in der Wohnung auf und abgelaufen. Ich hab mich im Roman, den ich gekauft hab, getäuscht, erst schlecht. Und mein ständiges Gähnen sagt mir, dass ich hinausgehen sollte aus dem Kaninchenbau, weil mir so zappelig ist. Und wie ich es tue, mich draußen bewege, merke, wie schön es dort draußen ist und doch so viel von im Nichts.